WDR 5. Neugier genügt. Ohrenbetäubender Lärm, die Erde bebt, die brennenden Wälder leuchten rot im Morgengrauen. Am 21. Februar 1916 feuert die deutsche Artillerie aus 1200 Geschützen auf die französischen Stellungen vor Verdun. 100 Jahre später führt uns Nicolas Tschubak über das Schlachtfeld. Ici était Fleury de Vendômont. Hier befand sich Fleury de Vendômont. Es hatte 422 Einwohner vor dem Krieg. Das Dorf wurde vollkommen pulverisiert. Es ist absolut nichts übrig geblieben. Tschubak unterrichtet eigentlich Geschichte im College. Aber der Lehrer ist teilweise freigestellt, um Besuchern hier draußen zu erklären, was geschehen ist zwischen Februar und Dezember 1916. Von dem Hügel aus, auf dem wir stehen, lässt sich das Schlachtfeld überblicken. Etwa 20 Kilometer breit und von Norden nach Süden so 10 bis 12 Kilometer lang. Auf dieser Fläche schlugen rund 60 Millionen Geschosse ein. Die Gegend ist übersät mit Bombentrichtern. Sie gleicht einer Mondlandschaft, durchzogen von bis heute sichtbaren Schützengräben. Noch immer liegen hier mehrere 10.000 bis heute nicht geborgene Soldaten. Immer wieder mal spuckt die Erde sterbliche Überreste aus. Ein fieser Wind bläst uns ins Gesicht. Es ist kalt, der Regen vermischt sich mit Schnee. Unsere Schuhe finden kaum Halt im Schlamm. Das typische Verdun-Wetter, wie damals. Fleury und seine 8 Nachbarorte existieren nur noch auf dem Papier, im offiziellen Verzeichnis der französischen Kommunen, ganz am Ende mit jeweils 0 Einwohnern, versehen mit dem Ehrentitel »Gestorben für Frankreich«. Das einzige Gebäude auf dem gesamten Schlachtfeld ist ein halbes Jahrhundert alt und zugleich nagelneu. Es handelt sich um das Memorial von Verdun, 1967 errichtet auf Betreiben ehemaliger französischer Frontsoldaten und jetzt aufwendig erweitert und modernisiert vom Architekten Olivier Brochet. Donc on se demandait ce qu'on pouvait faire avec ça, hein? Wir haben uns gefragt, was wir damit anfangen sollen. Alles demolieren und neu bauen? Etwas mehr Symbolisches schaffen, viel sichtbarer, aktueller, um die Erinnerung an diesen Krieg, der lange hier ist, zu erneuern? Was tun? Das war die Frage. Die Antwort: 2 angebaute Seitenflügel und ein zusätzliches, verglastes und mit Terrassen versehenes Dachgeschoss. Ein Balanceakt. Undenkbar, etwas zu verändern, bevor der letzte Frontkämpfer im Jahr 2008 gestorben war. Und danach galt es, Rücksicht zu nehmen auf die Hinterbliebenen. Zugleich sei es schlicht unmöglich gewesen, die eher zufällige Sammlung von Erinnerungsstücken in unveränderter Form weiter zu präsentieren. Sie sei in jeder Hinsicht überholt gewesen, sagt Thierry Hübscher, der Direktor des Memorials. Das Ziel, das wir jetzt verfolgen, besteht darin, der jungen Generation einen zeitgenössischen Ansatz zu bieten, mit einer an die heutige Zeit angepassten Präsentation und Vermittlung. Im Gebäude wandelt der Besucher auf den Spuren der Soldaten. Im abgedunkelten Erdgeschoss läuft er auf Glasplatten über den nachgebildeten, von Geschossen übersäten Schlammboden. In der Raummitte eine gestaffelte Leinwand, auf der Filme und Fotos das Leben oder besser Überleben an der Front beschreiben. Im ersten Stock wird es heller, die Perspektive weitet sich. Je weiter sich der Betrachter von der Raummitte entfernt, desto mehr erfährt er über das Umfeld der Schlacht und den historischen Kontext, erläutert die Kuratorin der Dauerausstellung Edith de Rousseau de Medrano. Die Behandlung von Verletzten, der Einsatz von Tieren im Krieg, die Gefechtsstände und Befehlszentralen im Hinterland, die Entwicklung an der Heimatfront. Für die Frauen bedeutet das, denn dort sind vor allem Frauen neben den Ältesten und den sehr jungen Männern, dass sie ständig arbeiten müssen. Der Mann verteidigt an der Front das Vaterland, die Frau steht in der Fabrik an der Drehbank und sorgt für Nachschub an Granaten. So verklärte Jules Maurice 1916 die Aufgabenverteilung. Die Realität war alles andere als fröhlich und beschwingt. Verdun ist der erste industrialisierte Krieg. Dauerfeuer schwerer Artillerie, Beteiligung von Flugzeugen am Kampfgeschehen, Einsatz von Giftgas und Flammenwerfern und zugleich der archaische Kampf Mann gegen Mann, der Feind im festgefahrenen Stellungskrieg ständig in Sicht und Reichweite. Wie Soldaten diese Apokalypse ertragen haben, wie sie Menschen geblieben sind in einem inhumanen Umfeld, diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Das alltägliche Grauen spiegelt sich in den Briefen von der Front, die Sprecher verlesen. Brief, gefunden bei einem unbekannten Oberleutnant, Deutschland, April 1916. Ich befinde mich derzeit mit meiner Kompanie an der vordersten Linie, in einem ganz kleinen Schlammloch kauernd, das mich vor den Splittern der feindlichen Granaten schützen soll, die ohne Unterbrechung niedergehen. Ich habe schon vieles gesehen. Aber noch nie habe ich den Krieg in so unbeschreiblich schrecklicher Art erlebt. Das Wetter ist furchtbar. Anhaltende Kälte und Dauerregen. Ich wollte, ihr könntet sehen, in welchem Zustand ich bin. Stiefel, Hose und Mantel sind durchnässt und von einer fingerdicken Dreckschicht bedeckt. In der Kompanie ist fast jeder krank. Wenn man sich den ganzen Tag im Regen aufhält, völlig durchnässt ist, im Schlamm schläft, Tag und Nacht einem furchtbaren Beschuss ausgesetzt ist und dies 8 Tage und 8 Nächte hintereinander, das macht einen völlig fertig. Ich habe völlig durchnässte und erfrorene Füße und meine Knie sind eiskalt. Maurice Ponsuet, Frankreich, Juli 1916. Wir sollten nur 4 Tage an der Front verbringen. Und jetzt sind wir schon seit 11 Tagen in demselben Granattrichter. Wir sind zwar keine Helden, doch wir sind Märtyrer. Märtyrer des Hungers. Wir hatten Verpflegung für 4 Tage und seit dem 16. Juli erhalten wir kaum genügend, um uns noch über Wasser halten zu können. Das habe ich heute Morgen für mein Loch bekommen, in dem wir zu dritt sind. 1/3 Laib Brot, 6 Kekse und 1/2 Dose Corned Beef, 300 Gramm, 1/2 Feldbecher Wein, kein Wasser. Wir holen es aus Granattrichtern, in denen 2 Deutsche schwimmen, die am 12. Juli gefallen sind. Die Leichen, die uns umgeben, haben uns etwas geholfen und ich habe verdorbene Kekse und Kriegskartoffelbrot mit aufrichtiger Freude gegessen. Mit dieser Kost kann der Krieg 107 Jahre dauern. Briefe 2 Soldaten aus derselben Schlacht, ein Deutscher, ein Franzose. An anderer Stelle eine Wand mit Porträts. Fotos von Soldaten aus beiden Ländern, die dem Betrachter ins Gesicht schauen, ohne Unterscheidung nach Herkunft oder Nationalität. Was vielleicht als normal erscheint, steht an diesem Ort für einen Neuanfang, der noch viel einschneidender ist als die Renovierung des Gebäudes und die Modernisierung der Ausstellung, unterstreicht Edith de Rousseau de Medrano. Der zweite Teil der Arbeit, die hier geleistet wurde, besteht in einem Wechsel der Blickrichtung zwischen deutschen und französischen Soldaten. Das bedeutet hier eine kleine Revolution. Was die Kuratorin der Ausstellung in ihrer zurückhaltenden Art so nüchtern beschreibt, löst bei Joseph Simet regelrechte Begeisterungsstürme aus. Der unscheinbare Spitzenbeamte aus Paris ist der Beauftragte des Staatspräsidenten für alle Gedenkveranstaltungen, mit denen Frankreich zwischen 2014 und 2018 an den Ersten Weltkrieg erinnert. Wir mussten den Diskurs grundlegend verändern. Wir konnten hier nicht einfach die Geschichte der französischen Kämpfer erzählen. Darin besteht die Erneuerung. In der Tat haben wir jetzt ein deutsch-französisches Museum über die Schlacht von Verdun. Natürlich gibt es weiterhin mehr französische als deutsche Exponate. Das liegt an der Geschichte des Memorials, aber die gesamte Ausstellung stellt immer die Sicht beider Seiten dar. Sie ist konsequent dreisprachig, Französisch, Englisch, Deutsch, und sie unterscheidet nicht zwischen Angreifern und Verteidigern, zwischen Siegern und Besiegten. Sie stellt vielmehr die Menschen in den Mittelpunkt, die in diesem erbarmungslosen Gemetzel verheizt wurden, betont Museumsdirektor Thierry Hübscher. Wir würdigen die Kämpfenden in Verdun mit dem großen Unterschied, dass wir das heute tun, ohne Rücksicht auf die Nationalität. Denn Verdun wird zum Symbol für die Abscheulichkeit des Ersten Weltkriegs. Dieser Erste Weltkrieg ist in Frankreich bis heute der große Krieg. Er ist im kollektiven Bewusstsein weiterhin verankert, wie eine zufällige Umfrage belegt. Verdun ist wirklich ein Blutbad. Wenn ich nach einem Wort suchen soll für Verdun, dann ist das Katastrophe. Mein Großvater wurde da von einem Granatsplitter erwischt und hat ein Bein verloren. Also ja, Verdun, das sagt mir etwas. Die Jungs, die monatelang im Schlamm waren, zwischen Ratten und ihrem Kot, mit schlechtem Essen oder gar keinem, und die dann ins Massaker geschickt wurden, das war mit das schlimmste Abschlachten in der Geschichte. Frankreich hat seine Truppen in kurzen Abständen ausgetauscht. Etwa 70% seiner Soldaten haben deshalb mindestens einmal in der Hölle von Verdun gekämpft. Mit der Folge, dass nahezu jeder Ort im Land und jede Familie Opfer zu beklagen hatte. Zudem entstand schon während des Krieges der Mythos um die mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste gehaltene Stadt, die wenige Tage nach dem deutschen Angriff als verloren galt, erläutert Antoine Pro, der Präsident der Historikerkommission in Verdun. Damals hieß es allenthalben: Ceux qui n'ont pas fait Verdun n'ont pas fait la guerre. Wer nicht in Verdun war, hat den Krieg nicht mitgemacht. Die Zeitgenossen hatten sofort den Eindruck, dass dort etwas Außergewöhnliches geschah. Das Interesse an dieser Geschichte hatte zwar auch bei den Franzosen zeitweise etwas nachgelassen, aber seit den 80er, 90er Jahren gibt es einen regelrechten Boom. Pierre Lemaitre hat 2013 einen mehrfach preisgekrönten Roman veröffentlicht, Au revoir, là-haut, der inzwischen auch als Comic erschienen ist. In Frankreich ein Riesenerfolg, aber... Es hat mich wirklich verblüfft. Mein Roman ist ins Deutsche übersetzt worden, aber ohne viel Erfolg. Deutschland erlebt offenbar etwas anderes. Das sei schon immer so gewesen, bestätigt die junge Historikerin Elise Julien. Aber sie konstatiert zugleich eine Annäherung der deutschen und der französischen Sicht auf die Schlacht von Verdun. Auf beiden Seiten tauchen jetzt dieselben Themen auf. Die entsetzlichen Lebensbedingungen, der massenhafte Tod, Verdun als Symbol für das massenhafte Sterben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eine sehr junge Entwicklung ist, vielleicht ein Effekt der 100-Jahr-Feiern. Ein Diskurs, der die Grenzen überschreitet und sich, was Verdun angeht, angleicht, nachdem Verdun im gesamten 20. Jahrhundert in der deutschen Erinnerung eine andere Bedeutung hatte. Irgendwie scheint die Zeit also reif für den nächsten Schritt auf dem langen Weg der deutsch-französischen Aussöhnung. 50 Jahre nach der Schlacht war es noch zu früh, um den ehemaligen Kanzler Adenauer nach Verdun einzuladen. François Mitterrand und Helmut Kohl haben sich 1984 schweigend an den Händen gehalten vor dem Beinhaus in Douaumont, dort, wo gemeinsam die sterblichen Überreste von 130.000 deutschen und französischen Soldaten ruhen, die in Verdun gefallen waren. In diesem Jahr nun kommt Angela Merkel und ihr Gastgeber François Hollande hat die Ausrichtung der Feier in die Hände eines Deutschen gelegt, der seit Jahrzehnten in Paris lebt, Regisseur Volker Schlöndorff. Ich glaube, vor diesem Hintergrund gilt es, jede Inszenierung zu vermeiden, alles, was zeremoniell oder erstarrt wäre. Es gilt dem Ganzen eine menschliche Dimension zu geben. 4000 Jugendliche aus Deutschland und Frankreich werden hierher kommen, 3 Tage lang zusammen arbeiten. Sie werden dann in irgendeiner Weise verteilt auf die Nekropole, immer einer auf 4 Gräber. Hier stehen ja 16.000 Kreuze. Und der Rest wird sich mit Ihnen zusammen ergeben. Ich will nichts vorschreiben. Ich möchte, dass etwas von Ihnen kommt. Volker Schlöndorff hat in seinen Filmen immer wieder historische Themen umgesetzt, von der Blechtrommel bis hin zu Diplomatie. Doch ein solches historisches Ereignis wie die 100-Jahr-Feier in Verdun zu gestalten, ist auch für ihn eine besondere Herausforderung, zumal mit 4000 Jugendlichen. Les jeunes, évidemment, a priori disent, mais qu'est-ce que ça m'intéresse, cette histoire d'il y a 100 ans? Die jungen Leute sagen natürlich zunächst einmal, was geht mich diese Geschichte an, die 100 Jahre her ist? Das erinnert mich an meine Kindheit. Da habe ich meinen Vater begleitet, der war Landarzt im Rheinland. Wenn er die Weinbauern aufsuchte, dann sprachen die von den Truppen Napoleons, die hier durchgezogen waren, als wäre das gestern gewesen. Dabei war es 150 Jahre her. Man muss eines verstehen, jeder von uns ist nichts, wenn er sich nicht erinnert oder spürt, woher er kommt. Ohne Geschichte sind wir nichts. Das bedeutet, die Erinnerung, insbesondere in den Regionen und in den Familien, reicht viel weiter zurück. Sie funktioniert nicht im Rhythmus des Fernsehens oder der Digitalisierung, und da müssen wir anknüpfen. Auch viele von denen, die hier vor 100 Jahren gefallen sind, waren sehr jung, gerade mal 18, 19, 20 Jahre alt. Auf dem Schlachtfeld zeigt Nicolas Schuback die Stelle, wo die Deutschen ihre letzte vergebliche Offensive gestartet haben. Die Deutschen haben immer noch die Hoffnung, Verdun einzunehmen. Zwischen dem 10. und dem 12. Juli werden hier 1,5 Millionen Sprenggranaten abgefeuert. Zwischen dem Fort von Souville, dem Bahnhof von Fleury und dem Bergkamm da drüben, darunter viele Granaten mit Gas. Die Deutschen kommen ein Stück voran, aber dann werden sie gestoppt. Am Ende kämpfen noch 40 Mann auf der einen Seite gegen 30 auf der anderen. Unter permanentem Beschuss der französischen und der deutschen Artillerie. Weiter kommen die Deutschen nicht. Danach erobern die Franzosen Meter für Meter zurück. Mitte Dezember ist die Schlacht vorbei und die Front verläuft ziemlich genau wieder da, wo sie schon im Februar verlaufen war. 700.000 Soldaten sind in Verdun gefallen, gelten als vermisst oder wurden verletzt. Kein anderer Ort symbolisiert in vergleichbarer Weise die Schrecken und Sinnlosigkeit des Stellungskriegs. An keinem anderen Ort haben im Ersten Weltkrieg ausschließlich Deutsche und Franzosen gegeneinander gekämpft, zumindest nicht in einem solchen Ausmaß. Insgesamt 2,3 Millionen Soldaten auf einem so eng begrenzten Raum. Im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg hat sich kein anderer Ort in vergleichbarer Weise eingebrannt in das jeweilige nationale Gedächtnis. Gerade deswegen ist dieser Schreckensort der deutsch-französischen Geschichte wie kein anderer geeignet als Symbol der Aussöhnung 100 Jahre danach. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.